Die Nacht verging still, niemand war gestört worden. Um 7 erst kam Engelke und sagte, »No, lüt dern, stei op, et is all 7.« Agnes war auch wirklich, wie der Wind aus dem Bett, fuhr mit einem mitgebrachten Hornkamm, dem ein paar Zähne fehlten, durch ihr etwas gekraustes langes Blondhaar, putzte sich wie ein Kätzchen und zog dann den himmelblauen Hänger, die roten Strümpfe und zuletzt auch die Knöpfstiefel an. Gleich danach brachte ihr Engelke einen Topf mit Milchkaffee und als sie damit fertig war, nahm sie ihr Strickzeug und ging in das große Zimmer nebenan, wo Dubslav bereits in seinem Lehnstuhl saß und auf seine Schwester wartete. Denn um 8 nahmen sie das erste Frühstück gemeinschaftlich. »So, Agnes, das ist recht, dass du da bist. Hast du denn schon deinen Kaffee gehabt?« Agnes knickste. »Nun setz dich mal ans Fenster, dass du bei deiner Arbeit besser sehen kannst. Du hast ja schon dein Strickzeug in der Hand. Solch ein junges Ding wie du muss immer was zu tun haben, sonst kommt's auf dumme Gedanken, nicht wahr?« Agnes knickste wieder, und da sie sah, dass ihr der Alte weiter nichts zu sagen hatte, ging sie bis an das ihr bezeichnete Fenster, daran ein länglicher Eichentisch stand, und fing an zu stricken. Es war ein sehr langer Strumpf, brandrot und nach seiner Schmalheit zu schließen, für sie selbst bestimmt. Sie war noch nicht lange bei der Arbeit, als Adelheid eintrat und auf ihren im Lehnstuhl sitzenden Bruder zuschritt. Bei der geringen Helle, die herrschte, traf sich's, dass sie von dem Gast am Fenster nicht recht was wahrnahm. Erst als Engelke mit dem Frühstück kam und die plötzlich geöffnete Tür mehr Licht einfallen ließ, bemerkte sie das Kind und sagte, »Da sitzt ja wer. Wer ist denn das?« »Das ist Agnes, das Enkelkind von der Buschen.« Adelheid bewahrte mit Mühe Haltung. Als sie sich wieder zurechtgefunden, sagte sie, »So, Agnes, das Kind von der Karline.« Dubslav nickte. »Das ist mir ja eine Überraschung. Und wo hast du sie denn, seit ich hier bin, versteckt gehalten? Ich habe sie ja die ganze Woche über noch nicht gesehen.« »Konntest du auch nicht, Adelheid, sie ist erst seit gestern Abend hier. Mit Engelke ging das nicht mehr, wenigstens nicht auf die Dauer, er ist ja so alt wie ich. Und immer raus in der Nacht und rauf und runter und mich umdrehen und heben, das konnte ich nicht mehr mit ansehen.« »Und da hast du dir die Agnes kommen lassen? Die soll dich nun rumdrehen und heben, das Kind, das Wurm? Was du dir doch alles für Geschichten machst!« »Agnes«, sagte hier Dubslav, »du könntest mal zu Mamsell Pritzbur in die Küche gehen und ihr sagen, ich möchte heute Mittag eine gefüllte Taube haben, aber nicht so mager und auch nicht so wenig Füllung und dass es nicht nach alter Semmel schmeckt. Und dann kannst du gleich bei der Mamsell unten bleiben und dir eine Geschichte von ihr erzählen lassen, vom Schäfer und der Prinzessin oder vom Fischer und seine Frau. Rotkäppchen wirst du ja wohl schon kennen.« Agnes stand auf, trat unbefangen an den Tisch, wo Bruder und Schwester saßen, und machte wiederholt ihren Knicks. Dabei hielt sie das Strickzeug und den langen Strumpf in der Hand. »Für wen strickst du denn da?« fragte die Domina. »Für mich.« Dubslav lachte. Adelheid auch, aber es war ein Unterschied in ihrem Lachen. Agnes nahm übrigens nichts von diesem Unterschied wahr, sah vielmehr ohne Furcht um sich und ging aus dem Zimmer, um unten in der Küche die Bestellung auszurichten. Als sie hinaus war, wiederholte sich Adelheids krampfhaftes Lachen. Dann aber sagte sie, »Dubslav, ich weiß nicht, warum du dir, solange ich hier bin, gerade diese Hilfskraft angenommen hast. Ich bin deine Schwester und eine Märkische von Adel und bin auch die Domina von Kloster Wutz. Und meine Mutter war eine Radegast. Und die Stechline, die drüben in der Gruft unterm Altar stehen, die haben, soviel ich weiß, auf ihren Namen gehalten und sich untereinander die Ehre gegeben, die jeder beanspruchen durfte. Du nimmst hier das Kind der Karline in dein Zimmer und setzt es ans Fenster, fast als ob's da jeder so recht sehen sollte. Wie kommst du zu dem Kind? Da kann sich Woldemar freuen und seine Frau auch, die sowas Unberührtes hat. Und Gräfin Melusine, na, die wird sich wohl auch freuen. Und die darf auch. Aber ich wiederhole meine Frage. Wie kommst du zu dem Kind?« »Ich hab es kommen lassen.« »Tja, sehr gut. Kommen lassen. Der Klapperstorch hat es dir wohl von der grünen Wiese gebracht. Und natürlich auch gleich für die roten Beine gesorgt. Aber ich kenn dich besser. Die Leute hier tun immer so, wie wenn du dem alten Kortschädel sittlich überlegen gewesen wärst. Ich für meine Person kann's nicht finden. und sagte dir gern meine Meinung darüber. Aber ich nehme hässliche Worte nicht gern in den Mund. Adelheid, du regst dich auf. Und ich frage mich, warum? Du bist ein bisschen gegen die Buschen. Na gut, gegen die Buschen kann man sein. Und du bist ein bisschen gegen die Karline. Na gut, gegen die Karline kann man auch sein. Aber ich sehe dir es an, das Eigentliche, was dich aufregt, das ist nicht die Buschen und ist auch nicht die Karline. Das sind bloß die roten Strümpfe. Warum bist du so sehr gegen die roten Strümpfe? Weil sie ein Zeichen sind. Das sagt gar nicht, Adelheid. Ein Zeichen ist alles. Wovon sind sie ein Zeichen? Darauf kommt's an. Sie sind ein Zeichen von Ungehörigkeit und Verkehrtheit. Und ob du nun lachen magst oder nicht, denn an einem Strohhalm sieht man eben am besten, woher der Wind weht, sie sind ein Zeichen davon, dass alle Vernunft aus der Welt ist und alle gesellschaftliche Scheidung immer mehr aufhört. Und das alles unterstützt du. Du denkst Wunder, wie fest du bist, aber du bist nicht fest. Und kannst es auch nicht sein, denn du steckst in allerlei Schrullen und Eitelkeiten. Und wenn sie dir um den Bart gehen oder dich bei deinen Liebhabereien fassen, dann lässt du das, worauf es ankommt, ohne weiteres im Stich. Es soll jetzt viele solche geben, denen ihr Humor und ihre Rechthaberei viel wichtiger ist als Gläubigkeit und Apostolikum. Denn sie sind sich selbst ihr Glaubensbekenntnis. Aber glaube mir, dahinter steckt der Versucher, und wohin der am Ende führt, das weißt du. So viel wird dir ja wohl noch geblieben sein. Ich hoffe es, sagte Dubslav. Und weil du bist, wie du bist, freust du dich, dass diese Zierpuppe schon ganz wie die Karline rote Strümpfe trägt und sich neue dazu strickt. Ich aber wiederhole dir, diese roten Strümpfe, die sind ein Zeichen, eine hochgehaltene Fahne. Strümpfe werden nicht hochgehalten. Noch nicht, aber das kann auch noch kommen. Und das ist dann die richtige Revolution, die Revolution in der Sitte, das, was sie jetzt das Letzte nennen. Und ich begreife dich nicht, dass du davon kein Einsehen hast. Du, ein Mann von Familie, von Zugehörigkeit zu Thron und Reich. Oder der sich's wenigstens einbildet. Nun gut, nun gut. Und da reist du herum, wenn sie den Torgelow oder den Katzenstein wählen wollen und hältst deine Reden, wiewohl du eigentlich nicht reden kannst. Das ist richtig, aber ich habe auch keine gehalten und hältst deine Reden für König und Vaterland und für die alten Güter und sprichst gegen die Freiheit. Ich verstehe dich nicht mit deinem ewigen »gegen die Freiheit«. Lass sie doch mit ihrer ganzen dummen Freiheit machen, was sie wollen. Was heißt Freiheit? Freiheit ist gar nichts. Freiheit ist, wenn sie sich versammeln und Bier trinken und ein Blatt gründen. Du hast doch bei den Kürassieren gestanden und musst doch wissen, dass Torgelow und Katzenstein, was keinen Unterschied macht, uns nicht erschüttern werden. Uns nicht und unseren Glauben nicht und Stechlin nicht und Wutz nicht. Die Globsower, solange sie bloß Globsower sind, können gar nichts erschüttern. Aber wenn erst der Buschen ihre Enkelkinder, denn die Karline wird doch wohl schon mehrere haben, ihre Knöpfstiefel und ihre roten Strümpfe tragen, als müsste es nur so sein. Ja, Dubslav, dann ist es vorbei. Mit der Freiheit, lass mich das wiederholen, hat es nicht viel auf sich. Aber die roten Strümpfe, das ist was. Und dir traue ich ganz und gar nicht, und der Karline natürlich erst recht nicht, wenn es auch vielleicht schon eine Weile her ist. Sagen wir, vielleicht. Oh, ich kenne das. Du willst das wegwitzeln. Das ist so deine Art. Aber unser Kloster ist nicht so aus der Welt, dass wir nicht auch Bescheid wüssten. Wozu hättet ihr sonst euren Fix? Kein Wort gegen den! Und in großer Erregung brach das Gespräch ab. Noch am selben Nachmittag aber verabschiedete sich Adelheid von ihrem Bruder und fuhr nach Wutz zurück. Verweile doch. Tod, Begräbnis, neue Tage. Agnes, während oben die gereizte Szene zwischen Bruder und Schwester spielte, war unten in der Küche bei Mamsell Pritzbur und erzählte von Berlin, wo sie vorigen Sommer bei ihrer Mutter auf Besuch gewesen war. Eins war da, sagte sie, das hieß das Aquarium. Da lag eine Schlange. Die war so dick wie ein Bein. Aber hast du denn schon Beine gesehen? Fragte die Pritzbur. Aber Mamsell Pritzbur, ich werde doch wohl schon Beine gesehen haben. Und dann an einem anderen Tag, da waren wir in einem Tiergarten, aber in einem richtigen, mit allerlei Tieren drin. Und den nennen sie den zoologischen. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und in dem zoologischen, da war ein ganz kleiner See, noch viel kleiner als unser Stechlin. Und in dem See standen allerlei Vögel. Und einer, ganz wie ein Storch, stand auf einem Bein. Als die Mädchen das Wort Storch hörten, kamen sie näher heran. Aber die Beine von dem Vogel, oder es waren wohl mehrere Vögel, die waren viel größer als Storchenbeine und auch viel dicker und viel röter. Und taten sie dir nichts? Nein, sie taten mir nichts. Bloß wenn sie so eine Weile gestanden hatten, dann stellten sie sich auf das andere Bein. Und ich sagte zu Mutter, Mutter, komm, der eine sieht mich immer so an. Und dann gingen wir an eine andere Stelle, wo der Bär war. Das Kind erzählte noch allerlei. Die Mädchen und auch die Mamsell freuten sich über Agnes und sie trug ihnen ein paar Lieder vor, die ihre Mutter, die Karline, immer sang, wenn sie plättete. Und sie tanzte auch, während sie sang, wobei sie das himmelblaue Kleid zierlich in die Höhe nahm, ganz so, wie sie es in der Hasenheide gesehen hatte. So kam der Nachmittag heran und als es schon dunkelte, sagte Engelke, »Ja, gnädiger Herr, wie ist es nun mit Agnesen?« »Sie ist immer noch bei Mamsell Britzbur unten und die Mädchens, wenn sie so singt und tanzt, gucken ihr zu. Sie wird wohl auch so was werden wie die Karline. Soll sie wieder nach Haus oder soll sie hier bleiben?« »Natürlich soll sie hier bleiben. Ich freue mich, wenn ich das Kind sehe. Du bist ja ein gutes Gesicht, Engelke, aber ich will doch auch mal was anderes sehen als dich. Wie das Lütte Balch da so saß, steif wie eine Prinzess, habe ich immer hingeguckt und ihr wohl eine Viertelstunde zugesehen, wie da die Stricknadeln immer so hin und her gingen und der rote Strumpf neben mir baumelte. So was Hübsches habe ich nicht mehr gesehen, seit zu Weihnachten die Grafschen hier waren, die blasse Komtesse und die Gräfin. Hat sie dir auch gefallen?« Engelke griente. »Na, ich sehe schon. Also, Agnes bleibt. Und sie kann ja auch nachts mal aufstehen und mir eine Tasse von dem Tee bringen oder was ich sonst gerade brauche. Und du, alte Seele, kannst ausschlafen. Ach, Engelke, das Leben ist doch eigentlich schwer. Das heißt, wenn's auf die Neige geht. Vorher ist es soweit ganz gut. Weißt du noch, wenn wir von Brandenburg nach Berlin ritten? In Brandenburg war nicht viel los, aber in Berlin, da ging es. Tja, ja. Aber nu kommt es. Ja, nu kommt es. Nu ist Katzenpfötchen dran. Sowas gab es damals noch gar nicht. Aber ich will nichts sagen, sonst wird die Buschen ärgerlich und mit alten Weibern muss man gut stehen. Das ist noch wichtiger als mit Jungen. Und wie gesagt, die Agnes bleibt. Ich sehe so gern was Zierliches. Es ist ein reizendes Kind. Ja, das ist sie, aber... Ach, lass die Abers. Du sagst, sie wird für die Karline. Möglich ist es. Aber vielleicht wird sie auch eine Nonne. Man kann nie wissen. Agnes blieb also bei Dubslav. Sie saß am Fenster und strickte. Mal in der Nacht, als ihm recht schlecht war, hatte er nach dem Kinde rufen wollen. Aber er stand wieder davon ab. Das arme Kind, was soll ich ihm denn Schlaf stören? Und helfen kann es mir doch nicht. So verging eine Woche. Da sagte der alte Dubslav, Engelke, das mit der Agnes, das kann ich nie mehr mit ansehen. Sie sitzt da jeden Morgen und strickt. Das arme Wurm muss ja hier umkommen und alles bloß, weil ich alter Sünder ein freundliches Gesicht sehen will. Das geht so nicht mehr weiter. Wir müssen sehen, dass wir für das Kind was tun können. Haben wir denn nicht ein Buch mit Bildern drin oder sowas? Ja, gnädiger, da sind noch die 4 Bände, die wir letzte Weihnachten bei Buchbinder Zippel in Gransee haben einbinden lassen. Eigentlich war es bloß eine landwirtschaftliche Zeitung. Und alle, die mal einen Preis gewonnen haben, die waren drin. Und Bismarck war auch drin. Und Kaiser Wilhelm auch. Ja, ja, das ist gut. Das gib ihr. Und brauchst dir auch nicht zu sagen, dass sie keine Eselsohren machen sollen. Die macht keine. Wirklich, die landwirtschaftliche Zeitung lag am anderen Morgen da und Agnes war sehr glücklich, mal was anderes zu haben als ihr Strickzeug und die schönen Bilder ansehen zu können. Denn es waren auch Schlösser drin und kleine Teiche, darauf Schwäne fuhren. Und auf einem Bilde, das eine Beilage war, waren sogar Husaren. Engelke brachte jeden Morgen einen neuen Band, und mal erschien auch Elfriede, die Lorenzen, um nach Dubslavs Befinden fragen zu lassen, von der Pfarre herübergeschickt hatte. »Die kann sich ja die Bilder mit ansehen«, sagte Dubslav. »Am Ende macht es ihr selber auch Spaß, und vielleicht kann sie dem kleinen Ding da Agnes alles so nebenher erklären, und dann ist es so gut wie eine Schulstunde.« Elfriede war gleich dazu bereit. Und nun standen die beiden Kinder nebeneinander und blätterten in dem Buch, und die Kleine sog jedes Wort ein, was die Große sagte. Dubslav aber hörte zu und wusste nicht, wem von beiden er ein größeres Interesse zuwenden sollte. Zuletzt aber war es doch wohl Elfriede, weil sie den wehmütigen Zauber all derer hatte, die früh abberufen werden. Ihr zarter, beinahe körperloser Leib schien zu sagen, ich sterbe. Aber ihre Seele wusste nichts davon. Die leuchtete und sagte, ich lebe. Das mit den Bilderbüchern dauerte mehrere Tage. Dann sagte Dubslav, Engelke, das Kind fängt heute schon wieder von vorn an. Es ist mit allen vier Bänden, so dick sie sind, schon zweimal durch. Ich sehe, wir müssen uns was Neues ausbaldowern. Das ist nämlich ein Wort aus der Diebssprache. So weit sind wir nun schon. Übrigens ist mir was Gutes eingefallen. Hol ihr eine von unseren Wetterfahnen darunter. Die stehen ja doch bloß so rum. Und wenn ich tot bin und alles abgeschätzt wird, was sie Ordnen nennen, dann kommt Kupperschmied Reuter aus Gransee und taxiert es auf 75 Pfennig. Aber, gnädiger Herr, uns Woldemar, na ja, Woldemar. Woldemar ist gut, natürlich, und die Comtesse, eine junge Frau, ist auch gut. Alles ist gut, und ich habe es auch nicht so schlimm gemeint, man redet bloß so. Nur so viel ist richtig. Meine Sammlung oben ist für Spinnweb und weiter nichts. Alles sammeln ist überhaupt verrückt. Und wenn Woldemar sich nicht mehr drum kümmert, so ist es eigentlich bloß Wiederherstellung von Sinn und Verstand. Jeder hat seinen Sparren, und ich habe meinen gehabt. Bring aber nicht gleich alles runter. Nur die Mühle bringen und den Dragoner. Engelke gehorchte. Den ersten Tag, wie sich denken lässt, war Agnes ganz für den Dragoner, der, als man ihn vor Jahr und Tag von seinem Zelliner Kirchturm heruntergeholt hatte, frisch aufgepinselt worden war. Schwarzer Hut, blauer Rock, gelbe Hosen. Aber sehr bald hatte sich das Kind an der Buntheit des Dragoners satt gesehen und nun kam statt seiner die Mühle an die Reihe, die hielt länger vor. Meistens, wenn sie überhaupt nur erst im Gange war, brauchte das Kind bloß zu pusten und die Mühlflügel in ziemlich rascher Bewegung zu halten. Und der schnarrende Ton der etwas eingerosteten Drehvorrichtung war dann jedes Mal eine Lust und ein Entzücken. Es waren glückliche Tage für Agnes, aber fast noch glücklichere für den Alten. Ja, der alte Dubslav freute sich des Kindes. Aber so wohltuend ihm seine Gegenwart war, so war es auf die Dauer doch nicht viel was anderes, als ob ein Goldlack am Fenster gestanden oder ein Zeisig gezwitschert hätte. Sein Auge richtete sich gerne darauf. Als aber eine Woche und dann eine zweite vorüber war, wurde ihm eine gewisse Verarmung fühlbar, und das so stark, dass er fast mit Sehnsucht an die Tage zurückdachte, wo Schwester Adelheid sich ihm bedrücklich gemacht hatte. Das war sehr unbequem gewesen, aber sie besaß doch nebenher einen guten Verstand, und in allem, was sie sagte, war etwas, worüber sie streiten und ein Feuerwerk von Anzüglichkeiten und kleinen Witzen abbrennen ließ. Etwas, was ihm immer eine Hauptsache war. Dubslav zählte zu den friedliebendsten von der Welt, aber er liebte doch andererseits auch Friktionen. Und selbst ärgerliche Vorkommnisse waren ihm immer noch lieber als gar keine. Kein Zweifel, der alte Schlossherr auf Stechlin sehnte sich nach Menschen. Und da waren es denn wahre Festtage, wenn Besucher aus Näh oder Ferne sich einstellten. Eines Tages, es schummerte schon, erschien Krippenstapel. Er hatte seinen besten Rock angezogen und hielt ein übermaltes Gefäß mit einem Deckel darauf in seinem linken Arm. »Na, das ist recht, Krippenstapel. Ich freue mich, dass Sie mal nachsehen, ob unser Museum oben noch seinen Chef hat. Ich sage Chef, der Direktor sind Sie ja selber. Und nun kommen sie auch gleich mit einer Urne. Hat gewiss ihr Freund Tucheband irgendwo ausgegraben, oder ist es bloß eine Terrine? Himmel, Wetter, Krippenstapel. Sie werden mir doch nicht eine Krankensuppe gekocht haben? Nein, Herr Major, keine Krankensuppe, gewiss nicht. Und doch ist es einigermaßen sowas. Es ist nämlich eine Wabe. Habe da heute Mittag einen von meinen Stöcken ausgenommen und wollte mir erlaubt haben, Ihnen die beste Wabe zu bringen. Es ist beinahe sowas wie der mittelalterliche Zehnte. Der Zehnte, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, war eigentlich was Feineres als Geld. Finde ich auch. Aber die heutige Menschheit hat für sowas Feines gar keinen Sinn mehr. Immer alles bar und nochmal bar. Ach, das gemeine Geld. Das heißt, wenn man keins hat. Und wenn man's hat, ist es soweit ganz gut. Und dass Sie gleich an Ihren alten Patron, ein Wort, das übrigens vielleicht zu hoch gegriffen ist und unser Verhältnis nicht recht ausdrückt, gedacht haben. Lorenzen wird es hoffentlich nicht übel nehmen, dass ich Sie, wenn ich mich Ihren Patron nenne, so gleichsam avancieren lasse. Ja, das mit der Wabe freut mich aufrichtig. Aber ich werde mich wohl nicht drüber hermachen dürfen. Immer heißt es das nicht. Erst hat mir Sponholz alles verboten und nur die Buschen. Und so lebe ich eigentlich bloß noch von Bärlapp und Katzenpfötchen. Am Ende geht es doch, sagte Krippenstapel. Ich weiß wohl, in einer richtigen Kur darf der Laie nicht eingreifen, aber der Honig macht vielleicht eine Ausnahme. Richtiger Honig ist wie gute Medizin und hat die ganze Heilkraft der Natur. Ist denn aber nicht auch was drin, was besser fehlte? Nein, Herr Major. Ich sehe die Bienen oft schwärmen und sammeln und sehe auch, wie sie sammeln und wo sie sammeln. Da sind voran die Linden und Akazien und das Heidekraut. Nur die sind die reine Unschuld. Davon rede ich gar nicht erst. Aber nun sollten Sie die Biene sehen, wenn sie sich auf eine giftige Blume, sagen wir zum Beispiel auf den Venuswagen, niederlässt. Und in jedem Venuswagen, besonders in dem roten, aber doch auch in dem blauen, sitzt viel Gift. Venuswagen, kann ich mir denken. Und wie sammelt da die Biene? Sie nimmt nie das Gift. Sie nimmt immer bloß die Heilkraft. Na, Sie müssen's wissen, Krippenstapel. Und auf Ihre Verantwortung hin will ich mir den Honig auch schmecken lassen. Und die Buschen muss ich drin finden und sich wohl oder übel zufrieden geben. Übrigens fällt mir bei der Alten natürlich auch das Kind ein. Da sitzt es am Fenster. Na, komm mal her, Agnes. Und sage, dass du hier auch was lernst. Ich habe ihr nämlich Bücher gegeben mit allerlei Bildern drin und seit vorgestern auch eine Götterlehre. Das heißt aber noch einer aus guter, anständiger Zeit und jeder Gott ordentlich angezogen. Und da lernt sie, glaube ich, ganz gut. Nicht wahr, Agnes? Agnes knickste und ging wieder auf ihren Platz. Und dann habe ich dem Kind auch unseren Dragoner und die Mühle gegeben. Also unsere besten Stücke, so viel ist richtig. Ich denke mir aber, mein Museumsdirektor wird über diesen Eingriff nicht böse sein. Eigentlich ist es doch besser, das Kind hat was davon, als die Spinnen. Und was macht denn Ihr Oberlehrer in Templin? Hat er wieder was gefunden? Ja, Herr Major, Münzenfund. Das ist immer das Beste. Vermutlich Georgsthaler oder sowas. 30-jähriger Krieg war ja eine grässliche Zeit. Aber dass Sie damals aus Angst und Not so viel verbuddelt haben, das ist doch auch wieder ein Segen. Ist es denn viel? Wie man's nehmen will, Herr Major. Praktisch und profan angesehen ist es nicht viel, aber wissenschaftlich angesehen ist es allerdings viel. Nämlich 3 römische Münzen. 2 von Diokletian und eine von Caracalla. Na, die passen wenigstens. Diokletian war ja wohl der mit der Christenverfolgung. Aber ich glaube, es war am Ende nicht so schlimm. Verfolgt wird immer und mitunter sind die Verfolgten oben auf. Dabei lachte der Alte. Dann rief Herr Engelke, dass er den Honig herausnehme. Krippenstapel aber verabschiedete sich, seine leere Terrine vorsichtig im Arm. Dubslav hatte sich über Krippenstapels Besuch und sein Geschenk aufrichtig gefreut, weil es ja das Beste war, was ihm die alte treue Seele bringen konnte. Er bestand denn auch darauf, trotzdem Engelke, der ein Vorurteil gegen alles Süße hatte, dagegen war, dass ihm die Wabe jeden Morgen auf den Frühstückstisch gestellt werde. Siehst du, Engelke, sagte er nach einer Woche, dass ich mich wieder wohler fühle? Das macht die Wabe. Denn man muss jedes Fisselchen mitessen, Wachs und alles, das hat er mir eigens gesagt. Das ist gerade so wie beim Apfel die Schale. Das hat die Natur so gewollt und ist ein Fingerzeig und muss respektiert werden. Ich bin aber doch für Abschälen, sagte Engelke. Wenn man so sieht, was mitunter alles dran ist. Ja, Engelke, ich weiß nicht, du bist jetzt so fein geworden, aber ich bin noch ganz altmodisch. Und dann glaube ich nebenher wirklich, dass in dem Wachs die richtige gesamte Heilkraft der Natur steckt. Fast noch mehr als in dem Honig. Krippenstapel übrigens ist jetzt auch so furchtbar gebildet und hat so viele feine Wendungen, wie zum Beispiel die mit der gesamten Heilkraft. Aber so fein wie du ist er doch noch lange nicht, darauf will ich mich verschwören. Und auch darauf, dass er sich keine Birne schält. In dieser guten Laune verblieb Dubslav eine ganze Weile, sich mehr und mehr zurechtlegend, dass er sich die Quälerei mit all dem anderen Zeug eigentlich hätte sparen können. Denn wenn alles drin ist, so ist doch auch Bärlapp und Katzenpfötchen drin und natürlich auch Fingerhut oder, wie Sponholz sagt, die Digitalis. Engelke freilich wollte von diesen Sophistereien nichts wissen. Sein Herr aber ließ sich durch solche Zweifel nicht stören und fuhr vielmehr fort. Und dann, Engelke, macht es doch auch einen Unterschied, von wem eine Sache kommt. Die Katzenpfötchen kommen von der Buschen und die Wabe kommt von Krippenstapel. Das heißt also, hinter der Wabe steht ein guter Geist und hinter den Katzenpfötchen steht ein böser Geist. Und das kannst du mir glauben, an solchen Rätselhaftigkeiten liegt sehr viel im Leben. Und wenn mir Lorenzen seine Patsche gibt, so ist das ganz was anderes, wie wenn mir Kosseleger seine Hand gibt. Kosseleger hat solche weichen Finger und auf dem vierten einen großen Ring. Aber er ist doch ein Superintendent. Ja, Superintendent ist er. Und er kommt auch noch höher. Und wenn's nach der Prinzessin geht, wird der Papst. Und dann sollen wir uns Ablass bei ihm holen. Aber viel geb ich nicht. Als Dubslav und Engelke dies Gespräch führten, saß Agnes wie gewöhnlich am Fenster mit halbem Ohre hinhörend. Und so wenig sie davon verstand, so verstand sie doch gerade genug. Krippenstapel war ein guter Geist und ihre Großmutter war ein böser Geist. Aber das alles war ihr nicht mehr, als ob ihr ein Märchen erzählt würde. Sie hatte schon so vieles in ihrem Leben gehört und war wohl dazu bestimmt, noch viel, viel anderes zu hören. Ihr Gesichtsausdruck blieb denn auch derselbe. Sie träumte bloß so hin. Und dass sie dies Wesen hatte, das war es recht eigentlich, was den alten Herrn so an sie fesselte. Das Auge, womit sie die Menschen ansah, war anders als das der anderen.